Wie der wachsende Drogenkonsum wirkungsvoll bekämpft werden soll, darüber lässt sich immer wieder leidenschaftlich streiten. Soll die Sucht entkriminalisiert oder müssen die Gesetze verschärft werden? Der Konflikt erregte erst vor 6 Monaten die Gemüter, als die Verfassungsrichter den Besitz geringer Mengen weicher Drogen für straffrei erklärten. Für neuen Wirbel sorgten jetzt Lübecker Strafrichter mit ihrem Urteil, auch 4 Kilogramm Haschisch seien noch als geringe Menge einzustufen. Fest steht jedenfalls, die Justiz bekommt den Drogenmissbrauch nicht in den Griff. Erfolgreicher ist dagegen die holländische Praxis, den Süchtigen zu helfen, statt sie abzustrafen. Carsten Dross und Peter van den Berg berichten. Arnheim, kurz hinter der holländischen Grenze. Ein Paradies für Haschischraucher. Für Einheimische und seit langem auch für Deutsche. Sie bedienen sich in einem der 2000 holländischen Coffeeshops. Der 25-jährige Markus fährt seit Jahren mindestens einmal im Monat von Dortmund hierher, um sich mit Cannabis einzudecken. Ich habe mir jetzt 3 Gramm Gras gekauft heute Abend. Ist jetzt natürlich nicht für einen Monat so. Ich werde diesen Monat wahrscheinlich oder nächsten Monat nochmal fahren. Ganz anders in Deutschland. Den 26-jährigen Mike schnappte die Polizei zuerst mit einem 2-Gramm-Joint. Er wurde bestraft, verlor seine Arbeit und rauchte weiter. Dann kam das aus. Ich bin im Mai 89 mit 30 Gramm Haschisch an der Grenze erwischt worden. Die Staatsanwalt hatte für 30 Gramm 8 Monate Knast gefordert gehabt. Und ich habe im Endeffekt 21 Tage Jugendarrest dafür bekommen. Und ich finde, das war zu hoch, die Strafe. Die Holländer kommen ohne Polizei aus. Sie helfen stattdessen mit Betreuern für Abhängige, mit der ärztlichen Abgabe von Ersatzdrogen, sogar mit Hausdealern in Jugendzentren. Vor 20 Jahren hatten noch 10% aller 18-Jährigen Joint-Erfahrung, heute sind es nur noch 2%. Keine Strafen für weiche Drogen, so denkt auch der Lübecker Richter Hartmut Schneider. Wir sind dann aber wirklich zu dem Ergebnis gekommen, dass der auch nur einigermaßen geordnete Gebrauch von Cannabis faktisch frei von Bedenken ist. Frei von Bedenken, bald auch freier Verkauf, das hat heute die Sozialministerin Schleswig-Holsteins gefordert. Ich denke, es wäre am besten, wir würden so klug sein wie die Holländer, gar nicht über Legalisierung zu debattieren, sondern zu sagen, die Droge Haschisch ist nur bedingt problematisch und wir verkaufen sie einfach, ohne dass wir sie vorher legalisiert haben. Keine Polizei, kein Gefängnis, keine Angst. Das wären für Markus die goldenen Zeiten. Dann bin ich der Erste, der einen Shop aufmacht. Bei uns im Ort. Markus wird wohl noch eine Weile warten müssen, bis er in Deutschland in das Haschischgeschäft einsteigen kann. Das Landgericht jedenfalls hat so entschieden und damit eine Lawine losgetreten. Nur 2 stellvertretend dazu 2 Wortmeldungen. Eike Bleibtreu, Chef des Bundesdeutschen Kriminalbeamter, sagt, wenn sich das Urteil bundesweit durchsetzt, dann wird zwangsläufig die Zahl der Drogenopfer steigen. Und Gesundheitsminister Seehofer sagt, das Urteil widerspricht so eklatant der gängigen Rechtsprechung, dass dieses mit Sicherheit von der nächsten Instanz wieder einkassiert wird. In Bonn begrüße ich jetzt zu diesem Thema Dr. Roger Kusch, Oberstaatsanwalt am Bundesgerichtshof und Strafrechtsreferent der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Guten Morgen, Herr Dr. Kusch. Guten Tag. Sagen Sie, wenn nun der Besitz von bis zu 4 Kilo Haschisch kein Verbrechen ist, sondern nur ein Vergehen, würde das bedeuten, Dealer sind keine Verbrecher. Ist das eine Einladung zum Rauschgifthandel? Ja, die Befürchtung besteht, dass Leute dieses eigenartige Urteil als Einladung zum Rauschgifthandel verstehen. Denn Rauschgifthandel verspricht große Gewinne und große Gewinne illegal erworben setzen voraus, dass die Strafjustiz ordentliche Instrumente in der Hand hat, das zu bekämpfen. Und dieses Urteil in Lübeck ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich bemühen, durch intensiven Kampf den Drogenmarkt möglichst frei zu halten. In der Urteilsbegründung heißt es, durch Gutachten von Sachverständigen sei das Lübecker Landgericht zu der Überzeugung gelangt, ich zitiere, der geordnete Gebrauch von Haschisch sei faktisch frei von Bedenken. Macht es denn nicht Sinn, wenn man davon ausgeht, dass die Gesundheitsgefährdung von Haschisch wesentlich geringer ist als früher angenommen, dass man das dann auch juristisch berücksichtigt, also geringere Strafen verhängt? Diese Annahme des Lübecker Landgerichts, das ist nicht das erste Mal, dass das Landgericht Lübeck so urteilt, ist falsch. Seriöse Experten und nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind der übereinstimmenden Ansicht, dass Haschisch eine gefährliche Droge ist und eine gefährliche Droge, die in unserer Gesellschaft verheerende Gefahren auslöst. Erstens für die Familien, für den einzelnen Drogensüchtigen, der in eine Drogenkarriere rutscht, die verheerende Folgen hat, die man täglich in der Zeitung lesen kann. Und zweitens die Gefahren, die beispielsweise bei gefährlichen Handlungen wie auch dem Autofahren unabsehbar sind. Über all das setzt sich das Lübecker Landgericht hinweg und vertritt eine ideologisch geprägte, unhaltbare Auffassung. Sie halten also anders als andere Haschisch sehr wohl für eine Einstiegsdroge? Ja. Ja. Nun ist in dem Urteil auch vom Gebrauch von Haschisch die Rede. Nun, auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, wer braucht schon 2,5 bis 4 Kilogramm Haschisch für den Eigengebrauch? Ja, das ist diese Argumentation, die in Lübeck scheint nicht nur von einem einzelnen Richter, sondern von mehreren vertreten wird, dass Haschisch in kleinen Mengen genommen mehr dem Spaß und der Unterhaltung des Einzelnen dient und deshalb natürlich auch der Handel mit einer solch angeblich harmlosen Droge nichts Schlimmes sein kann. Das ist grundsätzlich falsch, weil Haschisch auch in kleinen Mengen genommen, in kleinen Mengen gehandelt, enorme Gefahren für die Bevölkerung auslöst und deshalb Handel insgesamt bekämpft werden muss und eine Menge von 4 Kilo Haschisch eine enorme Gesundheitsgefahr für die ganze Bevölkerung darstellt. Daran wird das Landgericht Lübeck nichts ändern mit seiner Entscheidung. Es gibt ja nun in Deutschland inzwischen schon eine ganz große Bandbreite von Urteilen zum Thema Drogenkonsum, Drogenbesitz und Handel und die Rechtsunsicherheit wird immer größer. Wird darauf der Bundesgerichtshof in irgendeiner Weise reagieren? Der Bundesgerichtshof wird darauf in einer Weise reagieren, indem er an seiner Rechtsprechung festhält und solche Ausreißer wie das Lübecker Urteil als Ausreißer bezeichnet und keineswegs sich von einem einzelnen Landgericht die Rechtsprechung vorschreiben lässt, die in Deutschland für Rechtssicherheit und vernünftige Verhältnisse sorgt. Dieses Urteil von Lübeck ist auch eine Zumutung für alle Drogenfahnder, die täglich harte Arbeit leisten, um den Drogenmarkt möglichst frei zu halten von Angebot und die sich dann nicht ernst genommen fühlen können, wenn Gerichte solche eigenartigen Urteile fällen. Vielen Dank, Dr. Roger Kusch, Oberstaatsanwalt am Bundesgerichtshof zum jüngsten Lübecker Drogenurteil. Tschüss nach Bonn. Danke. Verständnis. Wird Deutschland nach dem Lübecker Haschischurteil zum Paradies für Haschischraucher? Werden Dealer von Cannabisprodukten künftig nicht mehr bestraft? Fragen, die durch ein aktuelles Urteil aufgeworfen wurden, das heftige Reaktionen quer durch die Republik hervorgerufen hat. Das Lübecker Landgericht muss sich seitdem mit erheblicher Kritik auseinandersetzen. Zum konkreten Fall. Das Landgericht hat die Strafe für einen Haschischdealer, der zu einer 3-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war, in zweiter Instanz erheblich gemildert und nur noch eine Bewährungsstrafe verhängt. In der Urteilsbegründung hatte das Gericht nach Anhörung von Gutachtern und Drogenbeauftragten den Begriff der geringen Haschischmenge neu definiert und von bisher 150 Gramm auf stattliche 4 Kilo heraufgesetzt. Im Klartext heißt das, wer mit bis zu 4 Kilogramm Haschisch erwischt wird, muss nicht mehr mit einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren rechnen. Die Höchststrafe liegt nach dem Lübecker Urteil bei 5 Jahren. Die Gefährlichkeit des Haschischrauchens soll neu bewertet werden. Zur Überzeugung der Kammer muss eine Bewertung des Gefahrenpotenzials von Haschisch so vorgenommen werden, wie die Kammer das ja getan hat. Das bedeutet, dass Haschisch insgesamt betrachtet weniger gefährlich ist als Alkohol und Nikotin. Und das muss einen Niederschlag finden, auch bei dem Strafrahmen. Wir kommen als Strafrichter nicht umhin, so etwas zu berücksichtigen. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Wir können uns nicht auf etwas stützen, was wissenschaftlich nicht haltbar ist. Richter Schneider weist die laut gewordene Kritik zurück. Von Straffreiheit für Dealer könne keine Rede sein. Überhaupt kein Persilschein für die Dealer. Die Strafbarkeit ist nach wie vor gegeben. Die Strafandrohung ist da, bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Man kann diesen Strafrahmen ohne weiteres ausschöpfen. Wer so argumentiert, würde eben auch sagen, bei der gefährlichen Körperverletzung, Strafandrohung bis zu 5 Jahren, dies sei ein Freibrief für Schläger. Das habe ich noch nicht gehört. Einer der Gutachter, auf den sich das Urteil stützt, hat sich inzwischen von den Schlussfolgerungen des Richters teilweise distanziert. Mir sind nur 2 Passagen in der Urteilsbegründung, in der vorläufigen Urteilsbegründung aufgefallen. Nämlich, dass die Kammer zur Überzeugung gelangt sei, dass der auch nur einigermaßen geordnete Gebrauch von Haschisch faktisch frei von Bedenken ist. Und der zweite, wegen seines geringen Gefahrenpotenzials falle Cannabis aus dem Gefüge der illegalen Drogen völlig heraus. So ganz scharf, wie das formuliert ist, darf man das sicherlich nicht sehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die nächste Entscheidung, wie eine geringe Haschischmenge zu definieren ist, wird das Oberlandesgericht fällen. Und auch die Gesetzgeber, also die Politiker, werden sich mit diesem Problem noch beschäftigen müssen. Ein kontroverses Thema. Ich könnte mir vorstellen, auch hier im Studio, ich habe mal vorher rumgefragt, wer denn dazu was sagen möchte. Eine ganze Menge Leute haben sich gemeldet. Sie zum Beispiel, halten Sie das Urteil eher für gefährlich oder eher für zeitgemäß? Ich halte das Urteil für gefährlich. Warum? Denn es gibt schon Probleme genug mit dem Alkohol. Ich kann nicht einsehen, dass der Staat sich noch mehr Probleme verschafft, wenn er die Drogen freigibt. Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Sie hatten auch gesagt. Ich meine, dass die Legalisierung von Haschisch nicht wirklich ein Problem ist. Ganz im Gegenteil, es könnte mal die Delinquenz ein bisschen niedrigen und richtige Probleme wie Alkoholismus und so weiter sind ganz wichtiger und man soll das lösen. Sie haben hörbar einen französischen Akzent. Wird das bei Ihnen zu Hause anders geregelt? Bei uns ist es auch verboten. Es ist, man darf das nicht machen, Haschisch rauchen und so weiter. Also eine ähnliche Situation. So, jetzt gehe ich nochmal hier auf die andere Seite. Zu Ihnen. Also ich finde die ganze Sache gar nicht gut, dass jedes Gericht gerade entscheidet, wie es will, über geringe Mengen und hohen Mengen. Entweder sollte man bundesweit dazu übergehen, dass man die Sache freigibt oder eben verbieten. Aber nicht immer jedes Gericht entscheiden lassen, wie es gerade möchte. Also eigentlich eine politische Entscheidung, die Sie auch fordern. Ne? Dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Ich halte die Strafmilderung für den Haschischhandel für ungerechtfertigt, weil einmal der Handel dadurch noch mehr forciert wird und heute ist es Haschisch, der strafmildernd gewertet wird und übermorgen ist es die nächst stärkere Droge. Und ich sehe da eine wesentliche Gefahr für die Zukunft drin. Mhm. War noch ein junger Mann, der dazu was sagen wollte? Ich wollte sagen, dass bei dieser Diskussion allgemein immer ins Feld geführt wird, dass Haschisch eine Einstiegsdroge sei. Wenn man das jetzt allerdings umdreht, also dieses Zahlenspiel, dass jetzt 90% aller Heroinabhängigen mit Haschisch angefangen haben, wenn man das jetzt mal umdreht, wie viele Cannabiskonsumenten später zur Heroin übergehen, dann kommt man auf nicht einmal 5%. Mhm. Und die Dame hier noch. Ja, ich finde nicht gut, dass es zugelassen wird und es ist einfach Selbstmord auf Raten. Und deshalb meine ich einfach, der Staat soll sich was anderes einfallen lassen. Mhm, gut. Auch in der Politik hat es unterschiedliche Reaktionen auf das Urteil gegeben. Die CSU in Bayern hält es für nicht nachvollziehbar. Niedersachsens Sozialminister dagegen begrüßt die Entscheidung und erhofft sich eine Versachlichung der Diskussion. Und der rheinland-pfälzische Justizminister Peter Caeser, den ich ganz herzlich bei uns begrüße, den Satz zitiert, ein etwas seltsames Urteil, das in der Revision genauestens zu prüfen sein wird. Das drückt auf jeden Fall Unbehagen aus. Können Sie das etwas genauer erklären? Ja, ich teile die Einschätzung, die hier von den meisten Diskussionsteilnehmern schon artikuliert wurde, dass es etwas seltsam ist, wenn Gerichte hier sehr eigenwillige Entscheidungen treffen, die eigentlich der Politik bzw. dem Gesetzgeber obliegen. Und was das Gericht hier gemacht hat, ist ein gewisses Maß an Rechtsfortbildung. Man hat die bisherigen Grenzen der nicht geringen Menge um das 26-fache angehoben, hat sich dabei noch auf das Bundesverfassungsgericht gestützt, was aus meiner Sicht eine unzulässige Bezugnahme ist, denn das Bundesverfassungsgericht hat das keineswegs gesagt und kommt damit dann zu Schlussfolgerungen, die man in der politischen Arena von einer Partei so treffen kann, die aber aus der Sicht eines Gerichts, das Gesetze anwenden soll, doch problematisch sind. Sie sprechen jetzt besonders diese relativ große Menge an. Haben Sie Sorge, dass das eine Menge ist, mit der jemand also auf jeden Fall Handel betreiben würde? Ja, nun, es geht ja hier auch um Handel und Kilomengen sind Handelsgrößen, hat nichts mit Eigenkonsum zu tun, womit sich das Bundesverfassungsgericht beschäftigt hat. Ich halte den Punkt, der gerade hier eben im Publikum auch artikuliert wurde, für ganz wichtig. Es ist nicht nur die Frage, wie gefährlich ist Haschisch, sondern ist die Frage, ob ich auf dem deutschen Markt eine weitere Droge zulassen soll, de facto ermöglichen soll. Wir haben genug Probleme mit Alkohol, mit Medikamenten, mit Ecstasy und anderen Aufputschmitteln, die insbesondere in der Jugendszene eine große Rolle spielen. Die sind verboten. Soll ich jetzt Haschisch quasi legalisieren und damit doch einem größeren Jugendpublikum erlauben. Da hat der Gesetzgeber bis jetzt Nein gesagt. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat das bestätigt. Und dann sind auch die Gerichte dran gebunden. Trotzdem gab es ja aus Ihrem Land eine Bundesratsinitiative zur Entkriminalisierung weicher Drogen. Danach sollten Konsumenten und Käufer geringer Mengen Haschisch, also mit einem Bußgeld, sagen wir mal, bestraft werden, aber eben nicht mehr kriminalisiert sein. Ja, da geht es um die kleinen Mengen für den gelegentlichen Eigenverbrauch. Das heißt, die Geschichte, mit der sich auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigt hat und den Ländern aufgegeben hat, für eine einheitliche Verfolgungspraxis zu sorgen. Das wollen wir, das halten wir für besser, um das auch zu vereinheitlichen, entkriminalisieren und als Ordnungswidrigkeit handeln. Aber auch nur in kleinen Mengen bis zu 30 Gramm. Um Gottes Willen keine größeren Mengen. Erst recht kein Handel, erst recht keine Kilomengen. Jetzt sagen Sie kleine Mengen, aber mir scheint auch irgendwo das Problem zu sein, dass eine Rechtsunsicherheit einfach besteht. Keiner weiß so richtig, was ist eine kleine Menge, was ist eine normale Menge, was ist eine große Menge, und dass man eigentlich da auch die Politik mal auffordert, wirklich dafür Klarheit zu sorgen. Ja, das ist richtig. Das ist durch die Rechtsprechung ausgeprägt, die schon festgelegt hat in höchstrichterlichen Entscheidungen, was ist geringe Menge, was ist eine nicht mehr geringe Menge. Insofern, der Eingeweihte weiß das, da es aber für den Normalbürger nicht mehr nachvollziehbar ist und jetzt auch von Gerichten unterschiedlich interpretiert wird, wie das Lübecker Urteil zeigt, ist der Gesetzgeber gefordert, hier auch gewisse Grenzwerte festzusetzen, damit jeder Bürgerin und jeder Bürger weiß, woran er ist. Aber so eine Klärung steht ja eigentlich schon seit März, seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil an. Ist das ein bisschen im Wahljahr untergegangen, das Thema, oder kommt's? Nein, es ist teils ein bisschen im Wahljahr untergegangen. Es ist aber auch zunächst eine Aufgabenstellung an die Länder gewesen. Die Länder sollten eine einheitliche Verfolgungspraxis sicherstellen. Das ist bis heute nicht gelungen. Die Länder haben das versucht, aber die Glaubensfragen gehen sehr weit auseinander. Sie haben es eben auch schon zitiert, zwischen Schleswig-Holstein und Bayern sind da Welten in der Überzeugung, in der Einschätzung. Und wenn es eben auf der Länderebene nicht geht, durch eine einheitliche Praxis, ist es Sache des Bundesgesetzgebers. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Die erste Meldung in unseren Nachrichten, die dürfte der rheinland-pfälzische Justizminister schon kennen, aber unsere Zuschauer noch nicht, die Nachrichten. Und auch das Münchner Innenministerium sind mindestens genauso gefährlich wie Alkohol am Steuer. Deshalb, so eine Gesetzesinitiative Bayerns im Bundesrat, müssten Drogen dem Alkohol im Verkehrsstrafrecht endlich gleichgestellt werden. Eine Forderung, die auch der Bund gegen Alkohol im Straßenverkehr unterstützt. Sein Präsident ist der Alkoholrechtsexperte Hans Hunnecke. Es kann eigentlich nicht angehen, dass der Alkoholtäter von einer gewissen Konzentration an aufwärts im Straßenverkehr bestraft wird, wenn er am Straßenverkehr teilnimmt. Und 0,8 Promille. 0,8 Promille oder 1,1 Promille. Und der Drogentäter geht insoweit straflos aus. Er setzt die gleichen Gefahren, die Einwirkungen auf das zentrale Nervensystem der Drogen sind genauso stark wie die des Alkohols. Und deswegen muss hier eine Gleichbehandlung ebenfalls erfolgen. Eine Forderung vor dem Hintergrund riesiger wissenschaftlicher Fortschritte, wie uns im Münchner Institut für Rechtsmedizin demonstriert wird. Hier werden durch hochsensible Messverfahren selbst winzigste Wirksubstanzen im Milliardstel Grammbereich aus Körperflüssigkeiten erfasst und ausgewertet. Der Streit um Grenzwerte beim Alkohol, bekanntlich 0,8 Promille, ist hier eine Diskussion von gestern. Von rechtsmedizinischer Bedeutung sei bei Drogen jede Konzentration über dem Wert 0,0, so die Giftforscher. Das Gefährdungspotenzial bei einer wirksamen Drogensituation, das heißt also bei einer akuten Drogenaufnahme, ist, dass A, es im Gegensatz zu Alkohol unberechenbare Reaktionen geben kann. Derjenige, der zum Beispiel Cannabis raucht, der kann mal zum Beispiel gar kein Feeling danach haben, obwohl er objektiv mit Sicherheit Ausfallerscheinungen hat, wenn man die empfindlichen Messinstrumente ansetzen würde, wie man das zum Beispiel bei Piloten gemacht hat. Es kann aber dieser Rauschverlauf auch in einen atypischen zum Beispiel sich verändern, und dann ist das mit einer fast psychischen Ausnahmesituation verbunden, die mit Sicherheit zur Fahruntüchtigkeit führen muss, weil er einfach nicht mehr in der Lage ist, aufgrund seiner Bewusstseinsveränderung real zu erkennen. Also Wahrnehmungsfähigkeit, Kognition, alle diese Dinge sind eben verändert. Erheblich reduziert war die Wahrnehmungsfähigkeit eines 20-jährigen Autofahrers, der aus dieser selbstgebrannten Lehmpfeife Haschischrauch inhaliert hatte, bevor er sich ans Steuer setzte. Hier an einer Straße bei Stuttgart, wo zuvor schon ein Unfall passiert war, erfasste der Haschischfahrer einen 56-jährigen Polizisten, der sofort tot war. Sein Blickfeld, so der 20-Jährige später, sei derart verengt gewesen, dass er weder vor sich das Blaulicht rechts noch den Polizisten auf der Straße, sondern nur ein einziges Licht, das Rücklicht des Autos links, wahrgenommen habe. Ein typischer Drogenunfall, bei dem auch Alkohol im Spiel war. Im Saarland wurden 1990 erstmals 5000 Alkoholblutproben auch auf Drogen untersucht. Jeder Zehnte, der alkoholauffällig im Straßenverkehr geworden ist, hat zusätzlich Drogen genossen. Und das ist ein Umstand, der nicht hingenommen werden kann, denn hier passiert Folgendes. Hier wird die Wirkung des Alkohols auf der einen Seite, die schon zur Verkehrsuntüchtigkeit führt, und die Wirkung der Droge, die das Gleiche bewirkt, potenziert. Das heißt also, die Gefährdung für den rechtstreuen Bürger im Straßenverkehr überschreitet eine hinnehmbare Grenze. Schwerpunktmäßig hat die Polizei in Baden-Württemberg damit begonnen, gezielt nach Drogenfahrern zu fahnden, die allerdings, wie gesagt, bisher nur nach Fahrfehlern oder wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln bestraft werden können. Anders als bei der Alkoholkontrolle besitzt die Polizei dabei bisher keine technischen Möglichkeiten, um eine Drogenbeeinflussung an Ort und Stelle nachweisen zu können. Auch eine sogenannte Drogenbrille, die den zuckenden Augapfel eines Junkies sichtbar macht, gibt es bisher nur in den USA. Und die Entwicklung von Geräten, die Drogenkonsum über den Körperschweiß messen können, waren bisher noch nicht vom Erfolg gekrönt. So bleibt nur die Suche nach mitgeführten Drogen. Bei einer Großkontrolle wurden jüngst bei Stuttgart unweit einer Techno-Disco 500 junge Autofahrer gefilzt und dabei bei jedem 10. Techno-Freak Rauschgift gefunden. Deshalb wird inzwischen von Drogenexperten die Forderung diskutiert, in Zukunft von jedem jugendlichen Führerscheinbewerber den Nachweis von Drogenabstinenz zu verlangen. Eine solche Maßnahme würde sicherlich eine ganz erhebliche Abschreckung bedeuten, für junge Leute Drogen zu nehmen. Wenn der Lehrer oder der Vater zu Hause sagen, du darfst keine Drogen nehmen, sei vorsichtig und so weiter, den Zeigefinger erhebt, so hat das vielfach gar keine Wirkung. Wenn der betreffende junge Mensch aber weiß, ich bekomme keinen Führerschein, wenn ich nicht drogenfrei bin, dann wird er sich eher daran halten und so sehe ich gleichzeitig eigentlich auch eine Eindämmung der Gefahr, dass junge Leute immer wieder zu Drogen greifen. Wenn ich weiß, ich bekomme keinen Führerschein, das zieht. Der Nachweis von Drogenabstinenz ist inzwischen problemlos. Selbst Drogenkonsum, der ein Jahr zurückliegt, kann exakt nachgewiesen werden. Allerdings benötigt werden ein Büschel Haare, das mindestens 15 cm lang ist, wobei Glatzköpfe dann eben auf den Führerschein verzichten müssten. Grundsätzlich, es wird nicht leicht sein, derartige Ideen, Vorstellungen und Gesetzespläne zu realisieren. In den Ländern herrschen doch recht unterschiedliche Meinungen zur Drogenthematik. In der Rechtsprechung auch. Ein Lübecker Gericht sieht seit letzten Mittwoch die für das Strafmaß relevante sogenannte geringe Menge von Hasch bei knapp unter 4000 Gramm. Der Bundesgerichtshof bei höchstens 150 Gramm. Verehrte Zuschauer, Johann Arendt. Standort Deutschland, Aufbau Ost, Arbeitsplätze schaffen, Familien fördern. Diese Sachfragen stehen im Mittelpunkt der Gespräche. Mit den Streitpunkten bei der inneren Sicherheit, so war zu hören, will man sich erst ganz am Schluss beschäftigen. Und erst danach soll es dann um die Personalfragen gehen. Wäre Bill Clinton Deutscher, dann wäre er, der als Student Haschisch geraucht hat, wohl nicht so weit gekommen. Denn der bekennende Kiffer wäre sicherlich im Netz der Drogenfahnder hängen geblieben. Es scheint mittlerweile eine Realität zu sein, dass immer mehr Leute, auch ganz vernünftige, Drogen nehmen. Und dieser Realität hat sich nun ein Gericht gebeugt und ein Urteil aufgehoben, das einen Haschisch-Fan lange hinter schwedische Gardinen schicken wollte. Entkriminalisieren wollten die Richter aus Lübeck mit diesem Urteil, was aber noch nicht rechtskräftig ist. Ist der Besitz und der Handel mit Haschisch ein Verbrechen oder nur ein Vergehen? Diese Frage stellten sich die Richter des Lübecker Landgerichts. Bisher konnte schon der Besitz von allein 100 Gramm als Verbrechen geahndet werden. Unter dieser Anklage drohten Höchststrafen bis zu 15 Jahren. Mit einem bundesweit einzigartigen Beschluss urteilten die Lübecker Richter, dass der Besitz von bis zu 4 Kilogramm Haschisch als kleine Menge gilt. Zur Verdeutlichung, dies entspricht einer Menge von 8 Pfund Kaffee. Der Besitz dieser Menge wird jetzt als Vergehen geahndet und deutlich milder bestraft. Bereits im März hatte das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass der Besitz von kleinen Mengen für den Eigenbedarf nicht mehr bestraft werde. Und ähnlich wie die Karlsruher Richter entschied das Lübecker Landgericht, dass der Konsum von Cannabisprodukten wie Haschisch und Marihuana weniger gesundheitsgefährdend sei als harte Drogen wie zum Beispiel Heroin. Die Berliner Drogenbeauftragte sieht das anders. Das Urteil trägt dazu bei, den Eindruck zu gewinnen, hier soll eine Droge hoffähig gemacht werden. Kritik von ihr auch an der Urteilsbegründung. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann steht ja in diesem Urteil, dass der einigermaßen geordnete Gebrauch von Cannabis, was immer das sein soll, völlig unbedenklich ist. Bei den Betreuungseinrichtungen stößt die Idee der Entkriminalisierung grundsätzlich auf offene Ohren. Entkriminalisierung ist schon, denke ich, eine richtige Strategie. Aber die Argumente, die da jetzt mit verbunden sind, entkriminalisieren, weil es ist eine völlig harmlose Droge, das ist eben problematisch, denke ich, ja. Weil ob eine Droge harmlos ist oder nicht, kommt immer auf den an, der sie konsumiert und wie er sie konsumiert. Ja, das ist so das Entscheidende. Fest steht, die Wellen in der Drogendebatte schlagen erneut hoch. Für Zündstoff ist mit diesem Urteil sicherlich gesorgt. Ja, 4 Kilo kann man jetzt haben, jetzt nach den Richtern, reicht für eine gute Party wahrscheinlich da oben in Lübeck in irgendwelchen Richterhaushalten. Wir wollen uns jetzt der Wirtschaft widmen, denn heute... Seien Sie ehrlich, kämen Sie jemals auf die Idee, eine solche Kröte, ist eine Colorado-Kröte, lateinisch Bufo alvarius, zu küssen? Eher wahrscheinlich nicht, weil das Märchen vom Froschkönig in der Wirklichkeit ja auch selten so funktioniert. Für Rauschgiftsüchtige in aller Welt ist diese Kröte aber ein ganz beliebter Drogenersatz. Sie leckt, weil sie hier ein Sekret absondert, das wie LSD wirkt. Der Stoff, der aus dieser Kröte kommt. Gleich ein Thema bei Stern TV. Rät, das geraucht oder geleckt, so ähnlich wie LSD wirkt. Aber dieses Tier ist auch gefährlich. Sigrid Hüpen mit den Einzelheiten über das neue Lieblingstier der Junkies. Sacramento, Kalifornien, Frühjahr 94. Das Lehrer-Ehepaar Shepard auf dem Weg aus dem Gerichtssaal in die Psychiatrie. Sie haben eine Droge auf Vorrat produziert und konsumiert. Beweismaterial, 4 solcher Kröten wurden bei ihnen sichergestellt. Diese sogenannten Colorado-Kröten sondern ein Sekret ab, das high macht. Das Sekret ist viel stärker als LSD, obwohl die Wirkung kürzer ist, 15 bis 20 Minuten, aber stärker. Ein Vergleich, dieser Stoff verhält sich zu LSD wie Whisky zu Milch. Auch die deutsche Presse berichtete über den spektakulären Fall um die neue Krötendroge. Eine große Boulevardzeitung druckte gar eine genaue Gebrauchsanweisung mit anschaulichen Zeichnungen und detaillierten Tipps, wie die Droge gewonnen und hergestellt wird. Zu Frankfurt Exotarium. Colorado-Kröten gibt's hier schon lange. Seit den Presseberichten ist das Interesse sprunghaft gestiegen. Wo bekommt man die Kröte? Wie wird sie gehalten? Anfragen per Telefon häufen sich. Und dann riefen Leute hier an und sagten, das ist halt so ein Artikel in eine Zeitung halt. Und ich denke, zumindest hier in Europa hat da vorher nie einer was von gehört, dass man das halt in dieser Art und Weise benutzen kann. Und während es ja nun verboten ist, halt seinen eigenen Hanf anzubauen oder halt ein Schlafmohnfeld im Vorgarten zu haben, ist es ja durchaus, könnte es Leute in den Sinn kommen, wir halten mir ein paar Kröten und dann habe ich jede Woche meinen Rausch just for fun für eine Handvoll Mehlwürmer. Der billige Rausch für eine Handvoll Mehlwürmer. Eine Zoohandlung in einer deutschen Großstadt. Neben Schlangen, Schildkröten und Vogelspinnen in der Terrarienabteilung Colorado-Kröten im Angebot. 250 Mark pro Stück. Würde diese Colorado-Kröte heißt sie, oft verlangt? Oft verlangt ja, nicht immer kann man sie anbieten. Ein Zoohändler aus Frankfurt beschreibt uns die neuen Kunden. Also das sind Leute, die haben noch nie ein Terrarium gehabt, die wissen von gar nichts, die fragen einfach nach einer Kröte. Und wenn man halt eben dann mal zurückfragt oder so, dann merkt man, das sind keine Liebhaber, das sind auch keine normalen Kunden. Frankfurt City, Mosellandstraße. Hier läuft das Geschäft mit dem Tod. Offen wird auf der Straße gedealt und gespritzt. Wir hören uns in der Szene um. Die Krötendroge, erzählt man uns, wird mittlerweile als Geheimtipp gehandelt. Taunusanlage Frankfurt, wir treffen Frank. Seit 15 Jahren hängt er an der Nadel, nimmt LSD, schluckt alles, was er kriegen kann. Ja, ich selbst hab das Sekret von den Kröten schon getrocknet und geraucht. Ja, ich würde sagen, macht auf jeden Fall doppelt so schnell abhängig. Ist nun relativ unbekannt, aber ich denke, es ist im Kommen. Eine gefährliche Entwicklung. Uni Frankfurt, Institut für Rechtsmedizin. Auch hier ist die Colorado-Kröte keine Unbekannte. Professor Dietrich Mebs ist Spezialist für Reptiliengifte. Er kennt die Wirkung solcher Drogen genau. Sie ist unberechenbar. Man hat unter anderem in ihrem Sekret, in ihrem Gift, das sich über die Haut absondert, Inhaltsstoffe gefunden, das Methylbufotenin, das ähnlich in anderen Pflanzen, Pilzen ebenfalls vorkommt und das tatsächlich eine bewusstseinserweiternde, halluzinogene Wirkung hat. Allerdings muss man dazu sagen, es ist ein Stoff unter vielen, der in diesem Gift vorkommt, sodass man sagen muss, wer meint, er könnte daraus jetzt einen Stoff gewinnen, wenn man allein nur dieses Rohsekret nimmt, die Gefahr eingeht, dass er sich unter Umständen vergiftet. Vergiftungsgefahr, das interessiert in der Szene niemanden. Wir beobachten, wie die Droge gehandelt wird und wir verabreden uns mit einem der Dealer irgendwo am Stadtrand. Charlie, seine Kröte, hat er gleich mitgebracht. Einmal am Tag, sagt er, muss sie an die frische Luft. Sie erfüllt ihren Zweck. Andere Leute halten sich Hunde und Katzen und ich halte mir eben eine Kröte und habe noch einen Nutzen davon. Zu Hause in seiner Wohnung stellt er die Droge her. Mehr, als er selbst braucht. Ja, einen Teil davon trockne ich auch und ich verkaufe es halt, wenn ich es zum eigenen Bedarf nicht brauche. Wie es geht, hat er aus der Zeitung erfahren. Ja, ich habe es eigentlich aus Zufall in der Zeitung so gelesen, in einem Artikel, dass so eine Kröte eine Alternative sein kann für LSD. Ich habe mich eben umgehört und habe halt irgendwann in der Zoohandlung eine gefunden und hab mir sie gekauft. Ist zwar nicht ganz billig, aber ist eine Investition. Dass die Krötendroge gefährlich ist, ist ihm egal. Er braucht den Stoff. Jeden Tag zweimal wird Charlie gemolken. Wie das geht, wir wollen das nicht zeigen. Ja, und jetzt leck ich. Professor Kolb, was ist so gefährlich an dem Stoff, den diese Kröte absondert? Also das Sekret ist ja ein Gemisch von vielen Substanzen. Das Halluzinogen, von dem hier die Rede war, ist übrigens in relativ kleiner Menge enthalten. Das Bufotenin ist das eigentliche Halluzinogen. Das ist auch giftig, macht auch erhebliche Nebenerscheinungen, aber wesentlich giftiger sind spezifische herzwirksame Glykoside, die in dem Sekret mit drin sind. Und wenn man also das Halluzinogen benutzen will und höher dosieren will, wegen der relativ schwachen Halluzinogenwirkung, dann bekommt man hohe Dosen des Giftes gleichzeitig. Das heißt, ich benutze das wegen dieses LSD-ähnlichen Stoffes, der ist aber nur in kleinen Konzentrationen dabei, dadurch erhöhe ich die Dosis und nehme viele andere Gifte mit auf? Ja, das ist richtig. Es sind neben den herzwirksamen Stoffen auch noch Adrenalin und Noradrenalin in sehr hohen Dosen enthalten. Was passiert mir dann? Das sind Erregtheiten, das sind Überaktivitäten des Kreislaufs, Blutdruckanstieg, Kopfschmerz und ähnliches mehr. Das lässt sich ertragen, aber der Blutdruckanstieg kann sehr abrupt und sehr gefährlich werden. Das heißt vor allen Dingen für Leute, die das erste Mal probieren, kann es unter Umständen auch tödlich enden? Es ist so, dass die Herzgifte, einige von diesen Herzgiften, giftiger sind als Strychnin. Und das sollte man sehr wohl bedenken. Außerdem ist es leider so, dass das Krötengift nicht bei jeder Kröte gleich ist, sondern es gibt individuelle Schwankungen in dem Giftgehalt und es gibt individuelle Empfindlichkeiten unter den Konsumenten. Also wir wissen, dass wenn Hunde zum Beispiel diese Kröte gefressen haben, dass die kurz danach tot umfallen. Die können umfallen, ja. Das ist durchaus richtig. Katzen auch. Katzen gehen auch an diese Tiere. Raccoons, also der Waschbär, geht an die Tiere. Der hat allerdings seine eigenen Tricks. Aha. Wie ist jetzt die Rechtslage? Darf ich so eine Kröte halten und darf ich diesen Stoff konsumieren? Der Konsum von solchen Substanzen, besonders von Tieren, die weder geschützt sind noch importgeschützt sind, ist an sich nicht illegal. Aber es hat mal einer sehr schön gesagt, Dieses Halluzinogen ist wohl eines der unkomfortabelsten Halluzinogene, die es gibt. Infolgedessen ist die Rechtsfrage gar nicht so entscheidend. Die ist zwar entscheidend, wenn es zu einem Flächenbrand kommt, wenn also sehr verbreitet dieses Gift etwa missbraucht werden würde, was nicht der Fall ist. Das möchte ich betonen. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn es schon ein Halluzinogen sein muss, dann bitte nicht dieses. Denn die Giftwirkung ist viel zu groß, das Risiko ist ganz entschieden zu groß. Also man macht sich wesentlich eher kaputt als mit den in Anführungsstrichen normalen Rauschgiften. Ja, kaputt will ich nicht sagen. Das Todesrisiko ist einfach sehr viel höher. Nicht kaputt, sowas wird ja nicht chronisch genommen auf lange Zeiten. Dieser Fall ist sicher eine große Ausnahme, den wir da gesehen haben. Es ist ja auch kein Opiat. Es ist nicht als Ersatz für Opiate geeignet, durchaus nicht. Es deckt also nicht die Entzugssymptome. Professor Kolb, danke Ihnen für diese Informationen. Und mir bleibt... Haschig aus der Apotheke, Talk im Turm heute mit Heide Mose. Die Gesundheitsministerin von Schleswig-Holstein will Haschig in Apotheken verkaufen lassen. Barbara Stamm. Die Gesundheitsministerin von Bayern widerspricht, der Zugang zur Droge muss erschwert, nicht erleichtert werden. Anja Franke, die Gehilfin von Liebling Kreuzberg, soll uns sagen, ob sie schon mal gekifft hat. Klaus Stürzbecher, der Apothekerpräsident, sagt, wir verkaufen Heilmittel und keine Drogen. Und Hans-Georg Beer, er hat das Standardwerk über Hanf geschrieben. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei Talk im Turm aus dem Hotel Intercontinental in Berlin. Eine heftige Diskussion ist ausgebrochen über den Vorschlag der Schleswig-Holsteinischen Gesundheitsministerin Heide Moser, Haschisch und Marihuana künftig für den im Apothekenverkauf in kleinen Mengen freizugeben. Sie will damit harte und weiche Drogen trennen und den Haschdealern das Handwerk legen. Die Apotheker sagen, nein, das tun wir nicht, wir verkaufen nur Heilmittel. Es gibt eine Auseinandersetzung. Wir wollen mal gucken, was Frau Moser dazu zu sagen hat. Warum bitte in Apotheken? Was versprechen Sie sich davon? Also zunächst mal möchte ich sagen, dass es für mich überhaupt keine Glaubensfrage ist, über die Legalisierung von Hasch zu sprechen, nicht mal eine Wertefrage. Für mich ist das eine Frage ganz nüchterner Realitätseinschätzung. Und natürlich eine Frage von Glaubwürdigkeit, wenn ich als Politikerin Prävention, staatliche Prävention betreibe, gegen Drogensucht und gegen Abhängigkeit. Die Realität ist schnell beschrieben. Wir haben 1 bis 2 Millionen Nutzer von Cannabis, meist Gelegenheitsnutzer. Beim Zettelchen steht es viel mehr. Ja, ich bin immer vorsichtig und übertreibe nicht gern. Wir haben den Stoff quasi trotz der Strafbewährung frei verfügbar. Das heißt, wenn wir ihn legalisieren, schaffen wir nicht einen Markt, sondern wir haben den Markt dann besser kontrolliert, den wir jetzt schon haben. Realität ist auch, dass die Gesundheitsgefahren von Cannabis nach herrschender Meinung längst nicht so groß sind wie früher angenommen und deutlich geringer als bei Alkohol. Realität ist zum anderen, dass junge Leute insbesondere so ein Probier- und Neugierverhalten haben und dass sie aber durch die staatliche Politik, wie wir sie jetzt machen, gezwungen sind, zum Dealer zu gehen. Ja, aber mindestens, dann kommen Sie leichter dran in Zukunft, also werden Sie es vielleicht öfter benutzen. Das ist nicht so, nach der Erfahrung, die wir jetzt schon haben. Wir haben in Schleswig-Holstein keine Strafverfolgung bei... Das ist genau das Gegenteil. Das stimmt nicht, Frau Stamm, da komme ich gleich, wenn Sie mich lassen dazu. Wir haben keine Strafverfolgung bis zu 30 Gramm und wir haben keinen Anstieg der Konsumenten in Holland, die seit über 10 Jahren Coffeeshops haben, stagniert der Konsum von Cannabis. Es ist also überhaupt nicht zu erwarten, dass es einen Anstieg gibt. Aber es gibt einen gewissen Schutz, nicht nur vor den Dealern, sondern es gibt auch einen Schutz, was die Qualität des Stoffes angeht. Weil ich denke, die Experten, die seit jeher und seit Jahrhunderten mit Drogen zu tun haben, können dafür garantieren, dass es ein reiner Stoff ist, in einer kontrollierten Dosierung, was den THC-Gehalt angeht und vieles andere mehr. Also Verbraucherschutz und Schutz vor Dealern, gerade für jugendliche Konsumenten, das ist mein Anliegen. Herr Stürzbecher, Sie sind Apotheker. Richtig. Haben Sie Umgang mit Drogen, können Sie das beurteilen? Also der Bezug Drogen war früher eigentlich was ganz Normales, nämlich da handelt es sich um Kamille, um Bärentraumblättertee, um China-Rinde. Aber inzwischen ist natürlich die Droge problematisiert und man denkt, wenn das Wort Droge kommt, natürlich an Opium oder an Marihuana oder an Koks. Ich denke, der Apotheker war natürlich erschrocken, als er hörte, dass er nun auf einmal als Verkäufer von diesen Drogen in Frage kam. Ja, wie sehen Und da Sie muss Ihre ich ganz deutlich sagen, mit Karriere meinem, ganz einfach. Als Dealer. Ich bin eben kein Dealer und will es natürlich auch nicht im Interesse meiner Kollegen werden, sondern sage, mit meinem Selbstverständnis als Apotheker und mit meinem Aufgabengebiet, das ich als Apotheker habe, nehme ich Arzneimittel von besonderer Qualität, aber mit Beratung abzugeben, verbietet dann natürlich, verbietet dann natürlich auch nach der Apothekenbetriebsordnung, dass wir uns beispielsweise mit Genussmitteln abgeben. Und dieses ist, wenn wir das jetzt mal ganz genau nehmen, ja eine Genussdroge. Und deswegen sage ich, dieses gesellschaftspolitische Problem, gesundheitspolitisch, muss natürlich politisch gelöst werden. Aber warum dann in der Apotheke? Dann könnte es auch gleichzeitig in einem Laden, wie beispielsweise einer Tankstelle, wo Sie Tag und Nacht an diese Sachen rankommen. Da sollte dann doch viel besser dort die Dinge abgegeben werden, aber nicht in der Apotheke. Dem Tankwart traue ich nicht unbedingt zu, dass er Risiken und Nebenwirkungen so gut bewerten kann wie ein Apotheker. Das sind die Risiken aber groß. Wenn ich Sturzbecher richtig verstanden habe, hat er nichts gegen eine Freigabe. Von Hasch. Das habe ich doch richtig rausgehört. Das ist nicht meine Frage gewesen, sondern bisher haben wir nur über die Frage gesprochen. Und deswegen finde ich eigentlich schade, dass wir jetzt auf einen Nebenkriegsschauplatz die Sache vertagen. Es ist nämlich hier eigentlich zunächst noch mal die Frage, gesellschaftspolitisch, erstens, warum muss überhaupt Menschen Drogen nehmen? Warum brauchen Sie dieses? Dann müssen Sie die Frage politisch klären, wollen Sie diese Drogen freigeben? Und dann können wir über die nächste Überlegung kommen, ob es und mit wem und über wem. Zur Politik, die Reihenfolge ist richtig. Frau Kollegin, zur Politik. Also da muss ich ja zunächst einmal sagen, jetzt mal losgelöst von aller Parteipolitik. Wir hatten ja einen Konsens in der Drogenpolitik. Den hatten wir. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn wir auch zu diesem Konsens wieder zurückkommen würden. Gnädige Frau, ein Konsens kann mit Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben. Was habe ich von dem schönsten Konsens, wenn die Wirklichkeit eine andere Welt ist? Es muss ja möglich sein, dass ich hier zumindest auch mal als Politikerin nachdem wir ja auch mal Gemeinsamkeiten in der Drogenpolitik hatten, dass ich das hier mal zum Ausdruck bringen kann. Das ist der Punkt Nummer eins. Und Frau Kollegin, wenn Sie jetzt zum Beispiel Holland angesprochen haben, da wissen Sie auch, dass man momentan dabei ist, die Coffeeshops zu schließen. Und zwar falsch. Total zu schließen. Falsch. Das ist das eine. Wenn Sie Schweden Sie hatten in Schweden eine liberale Drogenpolitik. Ja, liberaler ging es überhaupt nicht mehr. Und Sie werden einfach sehen und wissen, dass sich hier die Konsumentenzahl verdoppelt hat. Sie haben Ihre Zahlen und ich habe meine Zahlen. Dann war die deutsche Vereinigung ein Flop. Diese Zahlen, die ich Ihnen von Schweden hier sage, die sind belegbar. Die kann ich Ihnen zeigen. Der Missbrauch von Jugendlichen hat sich verzehnfacht. So ist es nun einmal. Und Frau Kollegin, es ist der SPD Ministerpräsident aus Niedersachsen, der gesagt hat, dass man den Zugang zu Drogen, vor allen Dingen was die junge Generation anbelangt, dass der Staat diesen Zugang erschweren muss und nicht erleichtern darf. Der Ministerpräsident von Niedersachsen sagt, aber ich denke, das ist doch nicht falsch, dass man den Zugang erschweren muss. Das ist doch nicht falsch. Wir haben doch eine Verantwortung als Politiker. Herr Stürzbach hat eine Frage aufgeworfen. Richtig. Warum nehmen die Leute Rauschgifte? Herr Beer, warum nehmen Sie es? Seltsamerweise. Wenn ich überhaupt einmal da, ich will ganz schüchtern versuchen. Ich lebe ja in einer wirklichen Welt und ich stelle fest, es werden Rauschmittel genommen und so weiter. Wir haben ein gebrochenes Verhältnis zu unseren Ekstasen. Sie sind nicht zivilisierbar, Gott sei Dank, sonst wären es nicht die Ekstasen. Aber wir führen die Debatte auf einer völlig danebenen und falschen Ebene. Bei Sexualität verbeißen wir uns in Formen. Und beim Rausch geht es bei uns immer nur um Mittel. Wir müssen eigentlich feststellen, es gibt diese Ekstasen, es gibt dieses menschliche Bedürfnis danach, keine Prohibition. Und ich will doch jetzt nicht, dass wir in Bayern El Capone züchten. Jede Prohibition ist bisher in der Geschichte der Menschheit gescheitert. Wir haben in diesem Jahrhundert grauenvolle Beispiele dafür. Und wenn Sie von Zahlen sprechen, muss ich sagen, gut, das liberalere Frankfurt, das liberalere Hamburg versorgt die bayerischen Junkies. Würde hier einmal sozusagen hanseatisches oder hessisches Landrecht dann gemacht und die entlaufenen Söhne der Heimat, nach dort rückexportiert würden, wie schnell die Politik liberaler wäre. Den Satz brauche ich noch zu Ende, bevor wir in das kommen. Und dann muss ich sagen, wir haben die meisten Drogentoten pro Kopf der Bevölkerung. Wenn das der Sinn einer Drogenpolitik ist, muss ich sagen, kann ich als Mediziner nur sagen, das ist eine Politik, die nicht gemein ist. Das ist bei uns auch sehr unterschiedlich. In Nürnberg sind die Drogentoten zurückgegangen. Warum? Das können Sie hier nicht pauschal sagen. Sie müssen sich mal auch mit unserer Drogenpolitik in Bayern beschäftigen. Gestorben. Ich finde, jetzt verlagert sich die Diskussion. Also den Rausch wird es immer geben. Leute werden immer Rauschmittel nehmen. Es ist nicht die Frage, ihnen den erleichterten Zugang zu machen. Aber Sie müssen doch zugeben, dass der Versuch, mit der Keule des Strafgesetzes einzuschlagen, rundum gescheitert ist. Die Politik hat, gerade was Cannabis betrifft, ich möchte Sie wirklich fragen, Dame Stamm, können Sie mir außer Tee, Kaffee, Zucker und Schokolade ein harmloseres Rauschmittel als